Oh, da! Ich sehe sie! Das ist sie nicht! Ach, du hast recht. Ich denke dauernd, sie irgendwo zu sehen. Du sollst gar nicht an sie denken. Aber ich kann nicht anders. Sie fehlt mir. Quasimodo, du kannst denken, an wen du willst. Meister hat gesagt, ich darf nicht. Er kann dir nicht vorschreiben, woran du denkst oder nicht denkst. Außerdem schaust du sowieso jede Nacht da hinunter. Ja, aber das ist jetzt anders. Alles ist jetzt anders. So oft sah ich ein Paar da draußen und mir war, als hüllte sie die Liebe ein, so dass die Welt um sie erhellt ist, als wird es Licht des Himmels sein. Ich sehnte mich danach, doch wenn mein Herz aufbrach, ich hab gewusst, ich bleib allein. Denn ein Gesicht, das so entstellt ist, wird nie im Licht des Himmels sein. Doch plötzlich hat ein Engel mich angesehen, als wollte er mich von meinem Fluch befreien. Ich träume seit diesem Tag, dass sie mich wirklich mag, und durch die Glocken fällt ein Schein in meinen Dorf.